Abschnitt 16 aus Der feurige Busch von Paul Zech. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Die Nacht bewohnt mit Glut mein Angesicht. Die Nacht bewohnt mit Glut mein Angesicht. Mein Haar brennt hell vor Qual und Scham. So voller Lüge sind die Tage nicht, wie dieses Dunkel, das die Straßen überkam. Mit einer hohlgelogenen Leere ohne Haus, Gelärm von Bahnen, Marschtritt, Mädchenblick, hängt nicht aus jedem Fensterloch heraus, als Fahne, ein entartetes Genick, ein Nacken, der nicht weichen will dem Schein der Sterne und dem Singen süß im Laub? Der Schatten schlägt herab auf den befrorenen Stein und fegt in Wirbeln durch den Parklaternenstaub, rast durch der Uhren abgespannten Gang, die Unruh seines Bluts als Stundenschlag, dass der Fabrikenbau Kanal entlang zerhämmert geht, wie der durchstürmte Tag. Die Zimmer kochen über von erschwitztem Traum und ballen vor dem Mond ein riesiges Phantom aus tierischer Wünsche aufgeschlagenem Schaum, ein höllenhaftes Babylon und Rom. Sie zeigen nicht die Stirnenadern mehr, sie zeigen aufgehauen das rote Innenhirn, den Neid, den Hass, den Mord als Dolchstoß quer und brechen in mein Herz ein zengendes Gestirn. Darin verkriecht der hingemordeten Geschrei, der buckligen Gewimmer und die Not der Mütter, dass sie niederkommen mit den drei Gewalten, die der Tag verbot. Es platzt die Haut, die Augen fließen aus, zum Krater trichtert sich der stumme Mund und speit sein Menetegel auf das Haus, woher ich kam, als heimatloser Hund. Ende von Die Nacht bewohnt mit Glut mein Angesicht.